2050. Leben ohne Öl. Das Fritz-Hörspiel. Ich musste mich bei der Energiepolizei melden. Nicht zum ersten Mal in meinem Leben. Irgendjemand hatte mich wohl beim Energieklauen beobachtet. Und Energiediebstahl war 2050, als Deutschland komplett von Energieimporten abgeschnitten war, alles andere als ein Kavaliersdelikt. Ich war also fest entschlossen, alles abzustreiten und hatte mich für die bewährte Rehaugentaktik entschieden. Ja. Hallo. Entschuldigung, ich möchte hier kurz was aufklären, ja? Mich hat irgendjemand denunziert, Energie verschwendet zu haben. Das kann überhaupt nicht wahr sein, ja? Außer einem jungen Typ, der sich umständlich mit der Schreibmaschine abmühte und aussah wie ein Azubi, waren fast alle Polizisten ausgerückt. Ich heiße Senja Hauser und ich lebe jetzt seit 15 Jahren in Frankfurt-Oder und ich arbeite in der Rapsölproduktion. Dann hören Sie mir eigentlich zu? Verdammt, jetzt kann ich nochmal anfangen. Entschuldigen Sie, Sie sind hier völlig an der falschen Adresse. Ich bin hier wirklich nur auf der Durchreise. Okay, was heißt denn das jetzt? Wo muss ich denn hingehen? Ich habe nämlich keine Zeit für sowas, ja. Ich habe einen unglaublich wichtigen Job. Mhm. Und ich habe mir noch nie was zu Schulden kommen lassen. Ich Moment bin keine mal. Energiediebin. Sie sind Senja Hauser? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Ich war irritiert. Ich war mir sicher, dem Burschen hinter dem Tresen noch nie in meinem Leben begegnet zu sein. Sie haben sich an der Verlosung der Green Cards für Island beteiligt, ist das richtig? Ja, das mache ich schon seit Jahren. Island, davon träumte 2050 jeder. Die Insel war völlig unabhängig und hatte Energie im Überfluss. Es war das einzige Land, wo jeder Bewohner sogar einen eigenen PKW besaß. Denn Islands Autos fuhren schon damals mit Wasserstoff. Frau Hauser, dann darf ich Ihnen mitteilen, Sie sind eine von 10 Glücklichen der Bundesrepublik. Sie haben die Green Card gewonnen. Ich mache gerade Ihre Papiere fertig. Was? Ja. Ich war sprachlos. Und das passierte mir selten. Island statt Knast. Ey, mit dieser Wendung hatte ich wirklich nicht gerechnet. Der junge Polizist erhob sich von seinem Platz und reichte mir feierlich die Hand. Sigrid Lachner, Special Agent für Überlandtransport und Gefahrengut. Ich gratuliere Ihnen. Ich wusste nicht, wohin mit meinem Glück. Ich hätte die ganze Welt umarmen können. Naja, zur Not frisst der Teufel Fliegen und so fiel ich eben diesem schnöseligen Spezialagenten um den Hals. Das kann ja nicht wahr sein. Doch. Dich schickt der Himmel, dich Siegfried Lachner. Jetzt ist ja gut, Beruhigen Sie sich, hallo. Es geht morgen früh schon los, hörst du? Ein Polizeitransport wird dich mitnehmen. Dein Schiff sticht bereits in 3 Tagen von Hamburg aus in See. Was, in Hamburg in 3 Tagen? Ja, du hast mehr Glück als Verstand. Es fahren doch kaum noch Schiffe. Das nächste Schiff würde erst in einem Jahr gehen. Ich habe die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Denn so sehr ich mich auch freute, die Reise nach Island war auch eine Reise ins Ungewisse. Und vor allem ein trauriger Abschied von all meinen Freunden. Niemand konnte damals wissen, wann der totale Energiekollaps überwunden wäre und die Ölkriege endlich enden würden. Todmüde, aber auch aufgekratzt wie nie zuvor, stand ich am nächsten Morgen mit meinen 7 Sachen am verabredeten Treffpunkt. Vor einer Werkstatt für Biodieselfahrzeuge. Der Bio-Jeep, in dem ich mitfahren sollte, wurde gerade durchgecheckt. Hey, nicht so viel Gas! Sogar die Anwesenheit des großkotzigen Special Agent Siegfried Lachner konnte meiner Laune zunächst nichts anhaben. Guten Morgen! Morgen, ah ja, schön, dass du so pünktlich bist. Hallo Senja. Hallo. Ich habe deine Papiere schon vorbereitet. Warte mal, hier. Wow, super. Das sind ja 3 volle Seiten. Ich bin beeindruckt. Ich hoffe, du musstest nicht die ganze Nacht an der Schreibmaschine hocken. Hör mal zu, so eine Überlandreise ist eine ernsthafte Sache. Das ist kein Picknick oder so, da muss man sich aufeinander verlassen können. Da braucht man eine ganze Menge Respekt voneinander, okay? Ja, ist ja gut. Entschuldigung, ich wollte dich nicht beleidigen. Und ich verspreche hoch und heilig, dass ich mich meinem Chauffeur gegenüber anständig verhalten werde. Pass mal auf, den Transport. Ja, das macht kein Chauffeur, sondern das macht dein Boss. Und dein Boss, das bin ich. Mir wurde klar, dass ich mal wieder dem Falschen gegenüber eine dicke Lippe riskiert hatte. Aber ehrlich, ich hätte es nie und nimmer für möglich gehalten, dass dieser Bursche mehr war als ein Polizei-Azubi, der den Beruf verfehlt hat. Herr Lachner, Ihr Wagen ist fertig. Von mir aus können Sie los. Kommst du jetzt mit oder nicht? Von mir aus kannst du auch gerne hierbleiben. Siegfried ließ mich spüren, dass er auf meine Gegenwart gern verzichtet hätte. Was soll's, dachte ich mir. Bis Hamburg würde ich das schon irgendwie durchstehen. Ich stieg ein und wir fuhren los. Das hätte ich beinahe vergessen zu sagen. Ich muss zunächst nach Berlin, kleiner Zwischenstopp, nur dass du dich nicht plötzlich wunderst. Was? Wieso denn das? Wir fahren doch nach Hamburg. Mein Schiff geht in 3 Tagen. Ja, das schaffen wir schon. Ist doch kein großer Umweg. Ja, und was, wenn nicht? Dann fährst du mit mir eben wieder zurück und wartest aufs nächste Schiff. Ist doch schon in einem Jahr. Ist doch keine Zeit für dich. Du bist vielleicht witzig. Ich kam mir ziemlich verarscht vor. Auf solche Überraschung hatte ich überhaupt keine Lust. Und dabei wusste ich noch nicht einmal, wie sehr der kleine Zwischenstopp in Berlin mein Leben verändern würde.